Also zunächst mal so das Urheberrecht auf Paulus in Exit kann ich auch mit dem Vortrag nicht beanspruchen. Die Rechte auf Paulus liegen nämlich bei der Roswitha. Was? Die in ihrem Artikel... Ja, die Rechte. Denn Roswitha hat in ihrem Artikel die Rückkehr des Jorge zum ersten Mal in unserem Zusammenhang auf Paulus im Zusammenhang mit Agamben und Badiou verwiesen. Die Rückkehr des Jorge, beziehungsweise der Jorge, ist ja eine Figur aus Umberto Ecos Roman Im Namen der Rose und er steht für das Verbot des Lachens. Das heißt im Klartext, da zeichnet sich ab, dass die Spaßgesellschaft, das Lachen, das Spiel an das Ende kommt. Und Roswitha hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich mit dem Rückgriff auf Paulus so etwas wie ein dezisionistisch-autoritäres Denken innerhalb der Postmoderne abzeichnet. Und vor diesem Hintergrund wäre auch nochmal das zu verstehen, was ich heute Morgen versuchen werde, deutlich zu machen. Der Rückgriff auf Paulus steht in unseren postmodernen Gesellschaften im Zusammenhang mit der Suche nach Auswegen aus den Krisen kapitalistischer Vergesellschaftung. Mitten in diesen Krisenprozessen kommt interessanterweise Religion mit diversen Glücks-, Entlastungs- und Zufluchtsangeboten durchaus Konjunktur. Und in die Suche nach spirituellen Heilsangeboten mischt sich eben auch eine intellektuelle Hinwendung zu, so würde ich es jetzt mal nennen, heiligen Ursprungstexten von den Vorsokratikern und Platon über römische Rechtstexte bis eben auch hin zu Paulus, der im philosophischen Denken einen Platz gefunden hat in der Postmoderne. In diesem Referat sollen die genannten Phänomene anhand der Bedeutung reflektiert werden, die Paulus im Denken von Alain Badiou und Giorgio Agamben gewonnen hat. Badiou konzentriert sich, oder sein Interesse konzentriert sich auf Paulus als Revolutionär, aber durchaus in einem ganz eigenen Verständnis von Badiou. Er sucht, Zitat, nach einer neuen militanten Figur, die berufen wäre, derjenigen nachzufolgen, die Lenin und die Bolschewiken verkörpert haben und die man als den Kämpfer im Dienst der Partei ansehen kann. Zitat Ende. Agamben fragt nach Rettung aus der politischen Krise, die im Ausnahmezustand zum Ausdruck kommt. Die Briefe des Paulus zählt er neben Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen zu den höchsten messianischen Texten, so formuliert er das, unserer Tradition. Mit der Gegenwart und ihrer Krise sind sie dadurch verbunden, dass, Zitat Agamben, beide in einer radikal krisenhaften Situation niedergeschrieben wurden. Zitat Ende. Ich komme zuerst zu Alain Badiou und dann im zweiten Teil zu Agamben. Badiou's Interesse an Paulus resultiert aus seiner Einschätzung des Kapitalismus. Er sieht ihn bestimmt durch das, was er die monetäre Abstraktion nennt. Und diese monetäre Abstraktion nimmt auf keine Singularität Rücksicht, wälzt über alle Singularitäten hinweg. Im Rahmen dieser monetären Abstraktion weitet sich das Kapital zu einem globalen Weltmarkt aus, während auf der anderen Seite die Zirkulation von Personen behindert wird und einhergeht mit einer Fragmentierung in geschlossenen Identitäten, die zum Ausgangspunkt einer nationalen bzw. ethnischen Identitätspolitik werden. In diesem Zusammenhang nun fragt Badiou nach einer Wahrheit, die zu einer neuen Praxis von Subjekten führen soll. Diese Wahrheit, die eine neue Praxis von Subjekten fundiert, kann sich weder auf die Homogenität des Kapitals, also quasi auf die Universalität, die mit dem Kapital verbunden ist, stützen, noch auf partikulare Identitäten. In einem Wahrheitsprozess sollen nun Singularität, Partikularität auf der einen und Universalität in einer neuen Praxis von Subjekten zusammenfinden. Und genau da soll jetzt die Erleuchtung von Paulus kommen. Insofern Paulus in der Interpretation von Badiou universale Wahrheit mit einem singulären Ereignis, das zu einer neuen Praxis führt, verbindet. Das Ereignis ist in der Sicht Badiou's bei Paulus zunächst einmal eine Stimme, die Paulus auf seinem Weg zur Verfolgung der Christen unterbricht und ihn eine Wende herbeiführt und ihn zum Apostel des von ihm verfolgten Messias macht. Genau darin erkennt er die Wahrheit seiner Existenz und die macht ihn zum Subjekt, zum militanten Kämpfer für die Wahrheit einer Universalität, die Grenzen zwischen Juden und Griechen und damit ethnische und kulturelle Differenzen und Partikularitäten überwindet. Das Ereignis der Bekehrung des Paulus ist, so Badiou, Zitat, das subjektive Zeichen des eigentlichen Ereignisses, welche die Auferstehung Christi ist. Zitat Ende. Dieses Ereignis wiederum beruht nach Badiou auf einer Fabel, deren einziger Bezug zur geschichtlichen Realität das Kreuz ist. Als reines Ereignis ohne Inhalt, also das Kreuz bleibt bei Badiou ohne Inhalt, bedeutet die Auferstehung, Zitat, die Eröffnung einer Epoche, Veränderung der Beziehung zwischen Möglichem und Unmöglichem, Zitat Ende, und genau darin, in diesem Bereich von Möglichem und Unmöglichem, kann ein neues militantes Subjekt sich konstituieren. Der Rückgriff von Badiou auf Paulus ist wichtig, ihn vor dem Hintergrund seiner Philosophie zu verstehen, weil ja im Kern es ihm darum geht, den Paulus gar nicht als Paulus zu interpretieren, sondern ihn quasi als Exempel zur Illustration seiner Philosophie zu benutzen. Und deshalb sind ein paar kleine einführende Bemerkungen zu Badiou's Philosophie durchaus wichtig. Im Zentrum von Badiou's Philosophie steht die Frage nach der Beziehung zwischen Ereignis und Sein. Über das Ereignis will er die Zeit mit der Zeitlosigkeit des Seins versöhnen. Zeitlos ist das Sein ja in der griechischen Metaphysik, ist eine Größe, was jenseits von Zeit und allen Zeiten steht. Badiou oder das Ereignis lässt in der Zeit nun eine Möglichkeit erscheinen, die unsichtbar und undenkbar war. Das Ereignis markiert einen Einschnitt, der die Gesamtlage verändert. Die Wahrheit des Ereignisses, in Anführungszeichen, ist nun nicht, sondern sie wird in einem, wie Badiou es nennt, generischen Prozess hervorgebracht. Dieser Prozess nun bringt nicht nur die Wahrheit, sondern mit ihr auch das Subjekt neu hervor. Es entsteht genau dadurch, dass Menschen die Möglichkeiten ergreifen, die ihnen das Ereignis eröffnet, und diesen Möglichkeiten und darin dem Ereignis die Treue halten. Solche Erfahrung der Wahrheit, Zitat, ist die einer subjektiven Singularität, die so beschaffen ist, dass sie aus den eigenen subjektiven Folgerungen heraus über das Geheimnis des Realen verfügt. Zitat Ende. Die Wahrheit des Ereignisses darf nun nicht als eine inhaltlich bestimmte, substanzielle Wahrheit missverstanden werden. Ihre Bedeutung bleibt unbestimmbar, also inhaltlich leer. Und in diesem Sinne ist Badiou's Ereignis ein leeres, also ein inhaltlich leeres, unbestimmbares Ereignis. Im Unterschied zu postmodernen dekonstruktivistischem Denken ist Badiou's Wahrheit allerdings zurückgebunden an eine allgemeine, und das heißt in der klassischen Philosophie ontologischen Wahrheit. Das postmoderne Denken kommt bei Badiou aber insofern zur Geltung, als das ontologisch Gemeinsame aller Dinge in der Vielheit von Mannigfaltigkeiten fungiert. Sein ist dann eben nicht wie in der klassischen Ontologie Sein in der Einzahl, Sein ist kein Unum, sondern Sein in der Unendlichkeit von Mannigfaltigkeiten, die unendlich in neue Mannigfaltigkeiten zerlegbar sind. Zur Begründung dieser Ontologie der Vielheit beruft sich Badiou auf die Mengenlehre. Nach seiner Interpretation der Mengenlehre, deren Berechtigung ich nicht überprüfen kann, kann eine Menge nie vollständig sein. Das, was sie bestimmt, ist immer abhängig von einer nicht bestimm- und lokalisierbaren Lehre. Aus dieser Unbestimmbarkeit jedoch, oder gerade aus dieser Unbestimmbarkeit, kann etwas Neues entstehen, das aus der bisherigen Situation einer Menge, ihrer immanenten Kohärenz, nicht begriffen werden kann. Und dem entspricht auf der politischen Ebene das Ereignis. Das Ereignis ist kein Element der herrschenden Situation, sondern gehört, wie Zizek es formuliert, der Dimension des Nichtseins an. In ihm blitzt die Leere auf, die unter der Struktur verborgen ist. In diese Leere bricht das Ereignis ein. Es ist Ergebnis der Immanenz einer Welt, die in einer leeren Vielheit gründet und deren unendliche Vielheit Bestandteil ihrer Immanenz ist. Mit dem Ereignis soll das rein formale ontologische Denken für den Kontext politischen Denkens und Handelns geöffnet werden und damit Sein und Zeit versöhnt werden. Badiou macht Paulus nun, wie ich bereits angedeutet habe, zu einem Beispiel, an dem er seine Philosophie exemplifiziert. Entsprechend müssen das Ereignis seiner Bekehrung ebenso wie das Ereignis der Auferstehung als das eigentliche Ereignis leer bleiben. Beide Ereignisse geschehen zwar in der Geschichte, aber bleiben ohne inhaltliche Bedeutung. Damit löst Badiou die reale Geschichte in Geschichtlichkeit auf. Und Geschichtlichkeit ist nicht mehr reale Geschichte, sondern ein Existenzial menschlicher Existenz. Geschichte und Gesellschaft haben entsprechend in Badiou's Denken kategorial keinen Platz. Mit der Geschichtslosigkeit verbindet sich nun zugleich die Objektlosigkeit von Badiou's Denken. Indem er die Wahrheit strikt mit der Lehre des Ereignisses verbindet, trennt er sie von inhaltlicher Gegenständlichkeit. In Badiou's Interpretation des Paulus wird das darin deutlich, dass der von Paulus verkündete Jesus von seiner Geschichte strikt getrennt wird. Badiou gesteht lediglich zu, dass Jesus am Kreuz hingerichtet wurde. Aber genau das bleibt ohne inhaltliche Bedeutung. Im Gegensatz zu Badiou nun kann aber Jesu Hinrichtung weder von seinem Leben noch von dem Kontext seines Lebens unter dem römischen Imperium getrennt werden und schon gar nicht von den Inhalten seines Lebens, denn genau aufgrund dieser inhaltlichen Ausrichtung geriet er ja in Konflikt mit der bestehenden Ordnung. Und dieser Konflikt wiederum ergibt sich aus dem Widerspruch zwischen der römischen Herrschaft und den zentralen Inhalten der jüdischen Religion, die eben nicht einfach in Gegenstandslosigkeit und Leere aufgelöst werden können. Und diese Inhalte sind dadurch zentral bestimmt, dass Israels Religion grundgelegt ist in der Befreiung aus Ägypten und dem damit verbundenen Gottesgedächtnis, das auf die Befreiung aus Machtverhältnissen zielt. Und mit der Inhaltlichkeit dieser Tradition verschwindet die für diese Tradition konstitutive Herrschaftskritik. Durch die Ontologisierung einer leeren Vielheit und ihrer Verbindung mit einem leeren Ereignis, das zwar geschichtlich ist, aber leer und objektlos bleibt, eliminiert Badiou gerade jenen Zeitkern, der für das Denken von Wahrheit unverzichtbar ist und die Wahrheit kategorial mit der Geschichte verbindet. Weder die historische Situation römischer Herrschaft noch die konkrete Totalität kapitalistischer Vergesellschaftung haben entsprechend in Badiou's philosophischen Kategorien irgendeinen Platz. Mit der Unbestimmtheit und inhaltlichen Leere seiner Formalität entzieht Badiou das Ereignis zugleich der kritischen Reflexion. Er macht es quasi zu einer religiösen Erfahrung. An die Stelle begründeter Erkenntnis tritt nun das aus dem religiösen Kontext entliehende Bekenntnis zum Ereignis. Davon spricht Badiou. Sein Wahrheitsgehalt nun, der nicht begründet werden kann, muss in der Treue zum Ereignis bezeugt, subjektiv angeeignet und in existenzieller Gewissheit gelebt werden. Mit dem existenzialistischen Charakter ist zugleich ein dezisionistischer Charakter des Ereignisses verbunden. Wer sich zum Ereignis bekennen und ihm die Treue halten will, muss sich für seine Wahrheit entscheiden. Und dabei bewegen sich Ereignis und sich entscheidendes Subjekt in einem zirkulären Verhältnis. Das Ereignis offenbart sich nur dem sich entscheidenden Subjekt, und während das Subjekt auf der anderen Seite in eine Art feudales Treueverhältnis zum Ereignis tritt, das ihm die Wahrheit des Ereignisses erschließt. Das Subjekt, das sich zur Wahrheit des Ereignisses bekennt und ihm die Treue hält, hat sich in einer singulären und zugleich universalen Wahrheit wiedergefunden und als ihr Handlungsträger neu konstituiert. Nach dem Verschwinden des revolutionären Subjekts ist der militante politische Aktivist als neues Subjekt auferstanden. Der Überschuss der Subjektivität, so formuliert es Žižek, ist die einzige Hoffnung auf Erlösung. Die Annahme des Ereignisses lässt nun Rettung aus dem Nichts imaginieren, und zwar ohne, dass die konkrete Totalität kapitalistischer Gesellschaft analysiert und negiert werden müsste. Und so ist eine Hoffnung geboren, und das macht Badiou's Denken scheinbar auch so attraktiv, es ist eine Hoffnung geboren, die politische Aktivisten davor bewahrt, ihre politisch erfahrene Ohnmacht mit der logischen und historischen Schranke der Kapitalverwertung in Verbindung bringen zu müssen. In der Trostlosigkeit ohnmächtiger Selbstunterwerfung unter die zur Uniformität zwingenden Verhältnisse verspricht die entschiedene existenzielle Annahme des Ereignisses einen Ausweg, bei dem die Totalität der kapitalistischen Vergesellschaftung unangetastet bleiben kann. Für Badiou ist es nun wichtig, dass dieses Ereignis einen neuen Universalismus begründet, also eine neue universale Wahrheit quasi als Fundament des Ereignisses und des Subjekts. Und genau dafür greift er jetzt wiederum auf Paulus zurück, den er als Begründer eines neuen Universalismus sieht, nämlich eines Universalismus jenseits eines partikularen, das heißt eines jüdischen und griechischen Diskurses. Also, nach Badiou eröffnet das Ereignis Paulus die Möglichkeit, mit der Partikularität des jüdischen und griechischen Diskurses zu brechen. Beide Diskurse verlangen nämlich Unterwerfung unter eine Partikularität. Jüdisch unter das Gesetz und griechisch unter die Ordnung, die aus der Weisheit des Kosmos zu erkennen ist. Das Ereignis nun wird gerade dadurch zum Ausgangspunkt universalen Denkens, weil es sich, Zitat Badiou, weil es sich keiner Partikularität und auch keiner Totalität einfügt und ein Zeichen von nichts ist. Zitat Ende. Es ist, noch einmal Badiou, akosmisch gegen griechisch gerichtet und illegal gegen die jüdische Tradition. Das heißt, es ist keiner Ordnung und keinem Gesetz unterworfen. Badiou's Analyse der Herrschaft reduziert sich, und das im Unterschied, das will ich gleich noch deutlich machen, zum Denken des Paulus, auf die Analyse der Herrschaft des jüdischen und griechischen Diskurses. Wovon er nicht spricht und das, was er ausblendet, ist die reale Herrschaft Roms und das Leiden der Menschen unter dieser Herrschaft. Genau das ist aber wiederum genau das, was Paulus umtreibt. Und genau dafür steht die paulinische Rede vom Kreuz Christi. Wird sie vom Zusammenhang mit der römischen Herrschaft und ihren Opfern getrennt, verflüchtigt sich die historische Wirklichkeit in die vermeintliche Zeitlosigkeit ontologischer Wahrheit und deren Existenzialisierung. Dabei verschwindet mit dem Kreuz des Messias zugleich die herrschaftskritische Zuspitzung der Botschaft von der Auferstehung, die dann zu einem leeren Ereignis bei Badiou wird. Wir müssen jetzt nicht darüber streiten, ob es eine Auferstehung Gänsefüßchen gab oder nicht gab. Entscheidend ist für unseren Zusammenhang die Frage, welche Inhalte Paulus damit verbindet. Und das ließe sich etwa so kurz zusammenfassen. Wenn Israels Gott seinen Messias auferweckt, gibt er seinem widerständigen Leben, seinem Leben im Widerspruch zur römischen Herrschaft Recht. Und damit delegitimiert er die Macht Roms, die nicht das letzte Wort behält. Rettung erwächst dann eben nicht aus einem leeren Ereignis, sondern aus jener Kritik von Herrschaft, die mit der Rede von Israels Gott und seinem Messias in den biblischen Traditionen konstitutiv verbunden ist. Die Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten kann dann eben nicht als Ablehnung und Kritik des Gesetzes gegen die Tora und damit gegen die jüdische Tradition in Stellung gebracht werden. Sie ist nämlich verwurzelt in der Geschichte Israels und der sie prägenden Erzählung von der Rettung aus der Versklavung in Ägypten und deren Reflexion. Tora ist eben nicht einfach eine Sammlung von Einzelgeboten, sondern von die in der Tora meint die das Gesamt der fünf sogenannten fünf Bücher Mose. Und in dieses Gesamte sind Einzelgebote, Einzelvorschriften eingebettet. Und die wiederum sind genau zu verstehen aus dem Gesamtzusammenhang der in diesen fünf Büchern Mose erzählten und immer wieder neu buchstabierten Befreiung aus Ägypten. Die Einzelgebote sind dann Ausdruck der Suche danach, wie Israel als befreites Volk leben kann. In der Erzählung der Befreiung von Herrschaft und der damit verbundenen Tora ist die für Israels Tradition konstitutive Kritik von Herrschaft verbunden. Paulus aktualisiert sie im Blick unter den unter römischer Herrschaft gekreuzigten Messias. Sein Universalismus ist keineswegs eine Verabschiedung von der jüdischen Tradition, sondern genau darin begründet, dass die Völker, also sprich die Nichtjuden, über den Messias Jesus Zugang zu den Verheißungen der Befreiung bekommen. Badiou's Positionierung gegen Tora und jüdische Tradition reproduziert Schemata einer antijudaistischen Sicht, in der der Zwang des jüdischen Gesetzes gegen das Geschenk der Freiheit des Evangeliums gestellt wird. Während jüdisch, so die Zuschreibung Badiou's, das Heil an die Befreiung vom Gesetz gebunden ist, ereignet sich das Heil, das Heil an die Befolgung des Gesetzes gebunden ist, ereignet sich das Heil in Christus grundlos, das heißt aus Gnade. Und diese gnadenhafte Grundlosigkeit des Christusereignisses ermöglicht, Zitat Badiou, die Verbindung zwischen Ereignis und Universalität, insofern es sich um das eine oder einfacher gesagt um eine Wahrheit handelt. Dieses universale Eine darf eben nicht, wie das Gesetz, mit einem partikularen Einen verbunden sein, dann aber muss es sich eben von allem Besonderen entziehen und sich inhaltlich leer darstellen. Das Ereignis der Universalität oder das Ereignis, das auf Universalität tendiert, bricht sowohl mit der Partikularität, aber auch mit jedem Denken von Totalität, denn auch Totalität würde ja schon wieder eine Grenze markieren. Ereignis und Vielheit müssen genau deshalb inhaltlich leer bleiben. Und damit ist Badiou's Denken immun dagegen, die kapitalistische Gesellschaft als konkrete Totalität zu denken. Genau das würde ja voraussetzen, das Besondere, das Partikulare in Bezug zur Totalität zu denken. Entsprechend kann auch Emanzipation nicht als Bruch mit den als konkreter Totalität begriffenen Verhältnissen gedacht werden. Da bleibt dann als verlockender Ausweg die Vielfalt von Emanzipationen, die dann je nach Gemütslage der Akteure sich bedächtig in vielen kleinen, fast teleologisch sich ergebenden Schritten vollziehen oder durch kämpferische Militanz aufgeladen werden können. Das handelnde Subjekt, das jetzt so neu handelt, das neue Subjekt, dessen Handlungsmöglichkeiten neu erschlossen worden sind, angeblich, verdankt seine Handlungsfähigkeit nicht einer Erkenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern einem grundlosen Charisma, der Gabe eines aus dem Nichts hereinbrechenden, begründungslosen, leeren Ereignisses. Der Bezug zur Wirklichkeit wird hergestellt, und da lässt durchaus auch Carl Schmitt grüßen, durch den souveränen Willen, der im Akt der Entscheidung Wirklichkeit setzt. Was als Wahrheit gilt, entscheiden begründungslose Überzeugungskraft und Stärke, die sich letztlich im Willen zur Macht durchsetzen. Zusammenfassend, Badiou's nicht zuletzt antijudaistische Zurichtung des Paulus ist einem Denken geschuldet, das Paulus von der Inhaltlichkeit jüdischen Glaubens trennt und in das Prokrustesbrett von Badiou's Ontologie presst. Durch das Ausblenden der Geschichte und ihrer Widersprüche wird es Badiou möglich, aus dem Christentum eine, Zitat Badiou, formale Konzeption der Gnade zu extrahieren. Zitat Ende. Antidialektik und Formalisierung werden als zwei Seiten derselben Medaille erkennbar. Gegen Badiou's antidialektisches, so spricht er selber, und auf die Formalität eines Wahrheitsprozesses reduziertes Verständnis von Wahrheit wäre mit Adorno die Objektbeziehung des Denkens zu betonen. Wo die Sache in leere Formen aufgelöst wird, Zitat Adorno, gebärdet sich solches Denken, als hätte es kein Material. Es versenkt sich in sich selbst, also in eine Sphäre des vermeintlich Reinen. Hegel denunziert es als leere Tiefe. Die Chimäre eines von keiner Gegenständlichkeit beschlagnahmten und verschandelten Seins ist schließlich nichts anderes als die Spiegelung des ganz bestimmungslosen und formalen Denkens an sich. Zitat Ende von Adorno. Ja, das wäre jetzt so ein Schnitt zu dem, was zu Agam, zu, Entschuldigung, jetzt bin ich schon bei Agamben, zu Paulus, zu der Zurichtung des Paulus durch Badiou und die Illustration des Paulus für seine Philosophie, so aus meiner Perspektive kurz zu sagen gewesen wäre. Aber nun zu Giorgio Agamben. Im Unterschied zu Badiou sucht Agamben Rettung in der von Badiou als partikular verworfenen jüdischen Tradition, nämlich im jüdischen Messianismus, den er nicht von der jüdischen Tradition trennt. Die Bedrohung sieht Agamben im Ausnahmezustand, der angesichts weltweiter Bürgerkriege, so Agamben, das herrschende Paradigma des Regierens und damit der Normalzustand wird. Anhand des paulinisch-messianischen Umgangs mit dem Gesetz will Agamben nur zeigen, wie der Ausnahmezustand außer Kraft gesetzt werden kann. Zunächst zu dem, was versteht Agamben unter Ausnahmezustand. Zitat: Der Ausnahmezustand definiert einen Zustand des Gesetzes, in dem die Norm zwar gilt, aber nicht angewendet wird, weil sie keine Kraft hat. Und auf der anderen Seite Handlungen, die nicht den Stellenwert von Gesetzen haben, deren Kraft aber gewinnen. Zitat Ende. Anwendung und Überschreitung des Gesetzes können hier nicht unterschieden werden, sodass, Zitat Agamben, sodass das, was der Norm entspricht und das, was sie verletzt, restlos zusammenfallen. Und als Beispiel fügt er an, wer während einer Ausgangssperre spazieren geht, überschreitet das Gesetz nicht mehr als der Soldat, der ihn gegebenenfalls in Ausübung des Gesetzes tötet. Zitat Ende. Den Ausnahmezustand verdeutlicht Agamben an der Figur des Homo Sacer. Sie kommt aus der römischen Rechtstradition und bezeichnet einen Menschen, der nichts mehr hat und nichts ist als sein nacktes Leben. Er kann getötet, aber nicht geopfert werden. Das heißt, er ist von weltlichem und religiösem Recht ausgeschlossen. Er steht für einschließende Ausschließung. Für Ausschließung, da er vom Recht ausgeschlossen ist. Für Einschließung, weil er auch in der Ausschließung die Beziehung zum Recht nicht verliert. Denn es ist ja das Recht, das ihn ausschließt. In der ausschließenden Einschließung des nackten Lebens in den Staat gründen nun nach Agamben die souveräne Gewalt und das Recht. Die souveräne rechtsetzende Entscheidung bindet das nackte Leben in den Bereich ihrer Verfügung ein und hebt das Recht im Ausnahmezustand auf. Und genau so eröffnet sich ein Raum der Ununterscheidbarkeit zwischen Recht und Gewalt. Agamben verdeutlicht diesen Zusammenhang am Bann. Zitat: Dasjenige, was unter Bann gestellt wird, ist der eigenen Abgesondertheit überlassen und zugleich dem ausgeliefert, der es verlässt. Also zugleich eingeschlossen und ausgeschlossen, entlassen und gleichzeitig freigesetzt. Der Verbannte ist also nicht, Zitat Ende, der Verbannte ist also nicht außerhalb des Gesetzes, sondern vom Gesetz verlassen. Bei der Entscheidung nun über den Ausnahmezustand wird, Zitat Agamben, nicht über das Zulässige und das Unzulässige entschieden, sondern über die ursprüngliche Einbeziehung des Lebewesens in die Sphäre des Rechts. Zitat Ende. Als reine Form des sich auf etwas Beziehen, des Beziehens im Allgemeinen geht diese Entscheidung einer Entscheidung über zulässig und unzulässig voraus und bleibt eben wiederum inhaltsleer. Das Gesetz Als inhaltlich leere Beziehung des Bands, so Agamben, gilt, aber es hat keine inhaltliche Bedeutung. Es ist ein rein formales Recht. Es ist also somit ganz auf der Linie Kants, Zitat Agamben, bloße Form, ein auf den Nullpunkt seines Gehaltes reduziertes Gesetz, das gleichwohl als solches gilt. Obwohl oder gerade weil es inhaltlich nichts vorschreibt, ist es als leeres Gesetz in seiner reinen Formalität allgegenwärtig. Unter dem Begriff des Ausnahmezustands reflektiert Agamben die Krise des Rechts und der Souveränität. Weil seine Analysen aber ohne Bezug auf politisch-ökonomische Zusammenhänge bleiben, kann bei ihm nicht in den Blick kommen, dass Souveränität und Recht auf die objektiven Schranken des Verwertungsprozesses stoßen. Statt in einer Analyse der modernen Verhältnisse verortet er die Krise der Souveränität und des Rechts in einer Art ursprünglichem Sündenfall, also in der ursprünglichen Einbeziehung des nackten Lebens in die Verfügungsgewalt von Recht und Souveränität, also in einer Art ursprünglichen Sündenfall, der bis in die Antike zurückreicht. Da liegt es dann natürlich auch nahe, nach einer ursprünglichen Rettung in der Antike zu suchen, und die ist wiederum der heilige Paulus. Agamben fragt nämlich, was erlöst uns aus dem tödlichen Zusammenhang von Bann, Souveränität und Gesetz, von der ausschließenden Einschließung der homines sacri, was erlöst uns von der Auslieferung an die souveräne Macht und das Gesetz? Genau diese Frage führt zu Paulus, denn Paulus sieht, Zitat jetzt aus dem Römerbrief, alle, nämlich Juden wie Griechen, unter der Herrschaft der Sünde. Das Gesetz, so Agambens Interpretation, ist unausführbar geworden, denn unter der Herrschaft der Sünde kann das Gesetz nicht mehr zur Geltung gebracht werden. Nur der Glaube an den Messias kann bewirken, so Agamben, dass das Gesetz neu zur Geltung kommen kann. Und hier liegt ein wichtiger Unterschied zu Badiou's Bewertung des Gesetzes bei Paulus, nämlich im Unterschied zu Badiou's Interpretation negiert Agambens Paulus agiert Paulus nach Agambens Interpretation das Gesetz nicht, sondern er interpretiert es um, und zwar in den Kategorien von Verheißung und Erfüllung. Der Messias ist also nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern die mit ihm verbundenen Verheißungen eines befreiten, dann messianischen Lebens zu erfüllen. Dann aber sind Gesetz und Glaube an den Messias keine strikten Gegensätze. Das Gesetz wird nicht negiert, sondern außer Kraft gesetzt, und zwar gerade dadurch, dass seine Verheißungen messianisch erfüllt werden. Was das genauer heißt, wird noch deutlich werden. Wenn dem so ist, dann ist der Glaube eben nicht die Negation des Gesetzes, aber er begründet auch keine neuen Gebote. Agamben geht es darum, Zitat, der normativen Vorstellung vom Gesetz mit einer nicht-normativen Vorstellung zu begegnen. Zitat Ende. Den nicht-normativen Aspekt des Gesetzes verdeutlicht er mit dem Begriff Katargein. Und Katargein lässt sich vom Griechischen aus übersetzen mit unwirksam machen. Und dieses unwirksam machen steht im Gegensatz zu einem anderen griechischen Verb, nämlich energein, das kennen wir aus unserem Begriff Energie, was so viel heißt wie bewirken, das heißt so viel wie bewirken, aktivieren. Wenn das nun, dass die Aufhebung des Gesetzes, also das, was manche dann als Aufhebung des Gesetzes oder Badiou als Aufhebung des Gesetzes interpretiert, wenn man das von dem Begriff katargein, unwirksam machen, her versteht, dann ist das Gesetz nicht ungültig, oder negiert, sondern es ist unterbrochen bzw. deaktiviert, nur außer Kraft gesetzt. Und dann ist die Gerechtigkeit unabhängig vom Gesetz, von der Paulus spricht, ist dann eben nach Agamben nicht die Negation, sondern die Realisierung und Erfüllung, das Pleroma, die Fülle des Gesetzes und der Glaube zugleich Deaktivierung und Bewahrung des Gesetzes. Das Gesetz wird bewahrt, indem seine Verheißung, seine Fülle messianisch zur Geltung kommt. Die erfüllende Aufhebung des Gesetzes impliziert bei Agamben die Außerkraftsetzung des Ausnahmezustandes und einen Weg, auf dem die Liebe, die messianische Liebe, die Erfüllung des Gesetzes ist. Wie kommt Agamben genauer zu dieser Position? Und das ist jetzt ein kompliziertes formales Verfahren, nämlich das von Teilungen. Ich komme zuerst zur Teilung der Teilung des Gesetzes, aus der dann ein rettender messianischer Rest resultiert. Deaktivierung und Bewahrung des Gesetzes werden dadurch möglich, dass Paulus nach Agamben das Gesetz durch eine zweite Teilung teilt, also Teilung der Teilung. Mit einer ersten Teilung, also einer nomistischen Teilung durch das Gesetz, wird die Menschheit in zwei Teile geteilt, nämlich in die Unterscheidung zwischen Juden und Griechen, also Juden und Nichtjuden. Paulus nun, so Agamben, durchbricht diese Teilung, diese erste Teilung, durch eine zweite Teilung, nämlich die zwischen Fleisch und Geist, also zwischen Sarx und Pneuma, griechisch. Und diese zweite Teilung zerschneidet die nomistische Teilung, die in Juden und Nichtjuden teilt. Durch diese zweite Teilung, also die Teilung der Teilung, ist die Gruppe der Juden noch einmal in am Fleisch sichtbare und im Geist unsichtbare Juden geteilt. Dieselbe Teilung, die gibt es auch noch einmal für Nichtjuden, hat auch für Nichtjuden Geltung, und insofern gibt es auch unter ihnen solche, die sich in ihrer Lebensweise an die Äußerlichkeit des Fleisches halten und solche, die nach dem Geist leben. Also die zweite Teilung produziert einen Rest, einen messianischen Rest, jenseits der Teilung in Juden und Nichtjuden. Durch die Teilung der Teilung ist auf beiden Seiten der Teilung, also bei Juden wie bei Nichtjuden, ein Rest entstanden, nämlich Juden nach dem Geist und Heiden nach dem Geist und damit eine neue Lebensweise, eine messianische Lebensweise, die dem Geist entspricht. Dieser Rest durchbricht, wie gesagt, die nomistische Teilung in Juden und Nichtjuden, und zwar, und das ist jetzt wichtig bei Agamben, ohne eine neue Identität zu begründen. Er eröffnet nämlich einen Raum der Nicht-Identität, der es Juden und Nichtjuden unmöglich macht, mit sich selbst zusammenzufallen. Sie sind also, Zitat Agamben, Sie sind eher so etwas wie ein Rest zwischen einem Volk, doch, Zitat Agamben, sie sind eher so etwas wie ein Rest zwischen einem Volk und sich selbst, zwischen jeder Identität und sich selbst. Und damit ist etwas für Agamben eine zentrale Dimension deutlich geworden, nämlich das Denken in Zwischenräumen, das Denken in Schwellen, das nicht bestimmbare, nicht greifbare im Dazwischen. Und dieses Dazwischen, das ist ein Raum von weder von Identität noch von Nicht-Identität, sondern das, was er dann nennt, ein Schweben in einem Raum von Nicht-Nicht-Identität. Wer im Geist lebt, steht weder innerhalb noch außerhalb des Gesetzes, sondern in jenem Raum, der, wie Agamben sagt, quer zum Gesetz steht. Er ist, Zitat, nicht im Gesetz. Diese doppelte Negation ist keine Position, sondern eine Nicht-Position, die keine Identität zulässt. In der Teilung nun sieht Agamben ein Strukturelement, ein Strukturmoment, das es ermöglicht, Universalität jenseits einer Identität von Subjekt und Wahrheit sowie eines Überschreitens von Differenzen unter Annahme eines transzendierenden Prinzips zu denken. Grundlage dafür, Zitat, ist ein Verfahren, das die Teilungen des Gesetzes selbst teilt und unwirksam macht, ohne je zu einem letzten Grund zu finden. Zitat Ende. Das Ergebnis ist keine inhaltliche Positionierung, keine neue Wahrheit, keine neue Identität, sondern ein unbestimmbarer Rest, in dem sich die messianische Rettung darstellt. Identitäres Denken soll also dadurch überwunden, dass Denken ohne Gegenstand, also formal und so inhaltlich leer bleibt. Dem rettenden Rest, der durch die Teilung der Teilung des Gesetzes zustande kommt, dem entspricht eine weitere Teilung, durch die etwas Rettendes zustande kommt, nämlich die Teilung der Zeit. Und damit entsteht ein Rest, wiederum ein messianischer Rest, eine rettende Zeit. Man kann sich das vielleicht so vergegenwärtigen, dass das normale Verständnis von Zeit linear chronologisch denkt, und dann haben wir das, was uns vertraut ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Diese chronologische Zeit wird nun wiederum geteilt, sodass etwas Neues entsteht, nämlich eine messianische Zeit, nämlich die Zeit, die bleibt, nämlich genau in der Zeit, wo Gegenwart und Vergangenheit zusammenfallen, und damit fällt auch das, was auf Zukunft hin orientiert war, bereits in der Zeit, die bleibt, in der gegenwärtigen Zeit, in der Zeit, die bleibt, die jetzt messianisch bestimmt ist, zusammen. Also so entsteht die messianische Zeit als Zeit, die bleibt. Sie ist von der chronologischen Zeit zu unterscheiden, die als Folge von Ereignissen abläuft und im Eschaton ihre Vollendung findet. Die messianische Zeit ist nun nicht das Ende der chronologischen Zeit, sondern, und das ist jetzt wichtig, deren Verwandlung in der Gegenwart, im messianischen Kairos. Als eine Art summarische Verkürzung aller Dinge, wie Agamben sagt, eine summarische Verkürzung aller Dinge von der Gesamtheit des Vergangenen, und insofern ist sie die Fülle der Zeiten. Entscheidend ist hier, dass das Pleroma der Kairoi, also die Fülle der Zeiten, das Verhältnis eines jeden Augenblicks zum Messias bestimmt. Das heißt, jeder Kairos ist unmittelbar zu Gott und ist nicht das Endergebnis der Kairos, die Fülle der Zeiten, ist nicht das Endergebnis eines Prozesses. Und genau deshalb kann das Subjekt in der Zeit, die bleibt, das Messianische unmittelbar ergreifen, analog wie das Ereignis unmittelbar ergriffen werden kann. Es kann ergriffen werden, und das ist jetzt wichtig, in einer messianischen Lebensweise, die Agamben charakterisiert mit dem Stichwort als ob nicht. Und diese Formulierung als ob nicht greift Agamben aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther auf, worin Paulus sagt, Zitat, wer eine Frau hat, soll sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine, ne? Als ob nicht, ne? Als habe er keine. Wer kauft, als wäre er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Zitat Ende. Agamben verdeutlicht sein Verständnis dieses Satzes des Paulus mit einer Stelle oder von einer Stelle her, an der Paulus von der Berufung von Menschen spricht, der Zitat Paulus, die als Sklaven berufen wurden. Agamben übersetzt, Zitat, Als Sklave wurdest du berufen, kümmere dich nicht darum. Auch wenn du frei werden kannst, hier zu Agamben, brauche umso mehr. Das heißt, auch wenn einer als Sklave freigelassen werden kann, soll er umso mehr von seinem Sklavendasein umso mehr einen anderen Gebrauch machen. Und zwar ohne den Status als Sklave überwinden zu wollen. Das heißt, er soll leben im Modus des als ob nicht. Er soll Sklave sein und leben, als ob er kein Sklave wäre. Und so wird es nach Agamben möglich, all das, was mit dem alltäglichen Leben in der chronologischen Zeit verbunden ist und das Leben im Bann hält, von Beziehungen über Besitz bis hin zum Status des Sklaven, messianisch zu verwandeln. Zitat Agamben: Messianische Berufung ist kein Recht und konstituiert auch keine Identität. Sie ist eine allgemeine Potenz, die man gebraucht. Und deshalb kann man von seinem Sklavendasein einen Gebrauch machen, als sei man kein Sklave, aber bleibt im rechtlichen Status des Sklaven. Im messianischen Leben kann es also nicht darum gehen, Zustände und Verhältnisse gegen andere auszutauschen, das wäre ja ein lediglicher Wechsel von Identitäten, sondern darum, von ihnen einen messianischen Gebrauch, einen verwandelten Gebrauch zu machen. Die chronologische Zeit nun gerät so unter den messianischen Anspruch des als ob nicht. Dieser Anspruch hebt das Gesetz nicht auf, sondern setzt es außer Kraft, macht es durch einen anderen Gebrauch unwirksam, deaktiviert es durch einen anderen Gebrauch. Dem Gesetz, das sich abwendet und so Menschen im Bann hält, steht nun als Rettung das messianische Gesetz des Glaubens gegenüber. Und dieses Gesetz setzt den Ausnahmezustand außer Kraft. Damit ist der Bann eines Gesetzes ohne Bedeutung gebrochen und die Erfüllung des Gesetzes in einem messianischen Leben unter der Perspektive als ob nicht möglich geworden. Die chronologische Zeit, so sagt es Agamben, ist durch die messianische Zeit entmachtet. Nach dem Philosophen Finkelde kann die Berufung in die messianische Zeit, hier Zitat, zum Beispiel jeden Rechtsstand, ob als Sklave oder als Freier, ertragen, da es nicht darum geht, einen Zustand mit einem anderen Zustand auszutauschen, beziehungsweise ein neues juristisch-faktisches Eigentum zu besitzen. Zitat Ende. Es geht vermeintlich um etwas weit radikaleres, Zitat, nämlich um die radikale Loslösung von jeder Form metaphysischen wie physischen Besitzes, Zitat Ende. Die Problematik von Agambens Denken wird vor allem in seinem Fokus auf jenes messianische Leben als ob nicht deutlich. Das, was als konsequent nicht-identitäres Denken radikaler sein soll als alles bisherige Denken, entpuppt sich letztlich als radikale Affirmation. Sklaven brauchen nicht aus dem Sklavenhaus ausbrechen, sondern können im Sklavenhaus ihre Berufung als ob nicht leben. Das Leben als ob nicht tastet die gesellschaftliche Totalität nicht an, sondern setzt sie immer unthematisiert schon voraus. So lässt sich im Kapitalismus im Modus des als ob nicht leben, als ob es Wertgesetz und Abspaltung nicht gäbe. So wie Agamben im Blick auf die Gegenwart Analyse und Kritik der kapitalistischen Verhältnisse ausblendet, so wenig interessiert ihn im Blick auf die Vergangenheit die Herrschaftsverhältnisse, interessieren ihn die Herrschaftsverhältnisse zur Zeit des Paulus. Und genau dies zieht nun theologische und philosophische problematische Interpretationen nach sich. Zunächst zu zwei theologisch problematischen Interpretationen unter dem Stichwort Unerfüllbarkeit des Gesetzes. Unerfüllbarkeit des Gesetzes steht bei Agamben im Zusammenhang mit der paulinischen Formulierung, alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Und das macht es unmöglich, das Gesetz zu erfüllen. Die Unerfüllbarkeit des Gesetzes, durch die nach Paulus alle eben unter der Herrschaft der Sünde leben, ist aber genau nicht einer individuellen moralischen Überforderung geschuldet, sondern der römischen Herrschaft. Sie macht es unmöglich, dass Israel als aus Ägypten befreites Volk nach den Weisungen der Tora leben kann. Den Grund dafür beschreibt Paulus im Römerbrief so. Zitat: Die Herrschaft des unvergänglichen Gottes wurde vertauscht mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen darstellen. Das spielt an auf den römischen Kaiserkult, in dem der Kaiser als Gott verehrt wird. Und in dieser und in dem die Verkehrung jetzt biblisch gesprochen von Gott und Götzen zum Ausdruck kommt. In dieser Verkehrung von Gott und Götzen spiegelt sich die Verkehrung von Israels Traditionen der Befreiung in die Unterwerfung unter römische Herrschaft. Und genau dies, die Unterwerfung unter römische Herrschaft, macht die Tora unlebbar und verwandelt sie aus einer Weisung zu einem Leben jenseits von Herrschaft aller Ägypten in ein Instrument der Anklage. Der zweite Aspekt, die Trennung von Messianismus und Apokalyptik. Da die Tora angesichts der Herrschaftsverhältnisse nicht lebbar ist, und das war vor allen Dingen dann, kristallisierte sich das raus in der Zeit der griechischen Herrschaft, ungefähr 150 vor unserer Zeitrechnung, da artikulieren sich neue Strömungen innerhalb des Judentums. Eine davon sind die vielen bekannten Pharisäer, also die versuchen, dann wenigstens die Tora im alltäglich familiären Bereich lebbar zu machen. Eine andere Strömung, die vernachlässigt wird, beziehungsweise sogar diskreditiert wird, auch bei Agamben, sind apokalyptische Orientierungen. Agamben nun trennt zwischen Messianismus und Apokalyptik. Er versteht Apokalyptik als Darstellung des Endes der Zeit am jüngsten Tag. Und so ist es auch im landläufigen Verständnis immer noch so, wenn von apokalyptisch geredet wird, dann ist das der Hereinbruch des Endes der Welt. Das Messianische aber bezieht sich gerade nicht auf das, nach Agamben, auf das Ende der Zeit, sondern ist die Zeit des Endes, beziehungsweise ist zu verstehen als die Zeit, die zwischen der Zeit und ihrem Ende bleibt. Von daher auch Agambens Formulierung, die Zeit, die bleibt. Bei Paulus jedoch lassen sich eben messianisches und apokalyptisches Denken nicht trennen. Denn Apokalyptik ist genau nicht das, was Agamben darunter versteht oder was landläufig darunter verstanden wird, nämlich so eine Art geheime Auskunft über geschichtliche Abläufe beim Ende der Geschichte oder beim Ende der Welt. Vielmehr oder stattdessen geht es in der Apokalyptik um die Kritik und das Ende von Herrschaft. Das will ich an einer kleinen Szene aus dem Buch Daniel vielleicht kurz verdeutlichen. Im Buch Daniel, also zur Zeit der griechischen Herrschaft, wird die Herrschaft von Großreichen, denen Israel zum Opfer gefallen ist, in den Bildern wilder Tiere als bestialische Herrschaft dargestellt. Und ihnen tritt nun, so heißt es dann bei Daniel, mit den Wolken des Himmels, das heißt aus der Sphäre von Israels Gott, und zwar dem Gott, der sein Volk in einer Wolkensäule, deshalb Wolken, aus dem Weg aus Ägypten begleitet hatte, ein Menschensohn entgegen oder einer wie ein Mensch, und der wiederum markiert das Ende bestialischer Herrschaft, und so könnte man das Bild fortsetzen, das Ende bestialischer Herrschaft durch eine menschliche Gestaltung des Zusammenlebens. In der Tradition apokalyptischen Denkens besteht Paulus auf dem Ende der Herrschaft und interpretiert genauso die Auferstehung des Messias apokalyptisch. Also, noch einmal so ähnlich wie schon im Zusammenhang mit Badiou formuliert, wenn Israels Gott seinen von Rom als Rebell hingerichteten Messias auferweckt, dann widerspricht er der Macht Roms und nimmt in der Rettung des einen oder nimmt in dem einen, der da gerettet wird, die Rettung aller, die erhofft wird, schon vorweg. Wie man das auch alles jetzt im Einzelnen theologisch also bewerten mag, entscheidend ist, dass Paulus auf das Ende von mit apokalyptischem Denken auf dem Ende von Herrschaft beharrt. Bei Agamben tritt an die Stelle der Negation der Herrschafts- und Gewaltgeschichte eben jenes skizzierte Leben als ob nicht. Es soll den Bann des Gesetzes brechen, setzt ihn aber tatsächlich immer schon voraus. Der anti-apokalyptische Verzicht auf ein Denken des Endes von Herrschaft schlägt um in die Verewigung der Zeit, in die Verewigung der Zeit, der bleibt, und des ihr korrespondierenden Lebens im Modus eines als ob nicht, das über die Simulation einer Veränderung nicht hinauskommt. Ich schließe den Teil zu Agamben zunächst einmal ab mit zwei philosophischen Anmerkungen. Durch die Trennung von Messianismus und Apokalyptik wird der Messianismus bei Agamben zu einer transhistorischen Erfahrung, die jederzeit unmittelbar möglich ist. Das Messianische ist so zu einem stets präsenten Augenblick ontologisiert. Und das läuft hinaus auf den Gedanken der ewigen Wiederkehr des Gleichen und die Ontologisierung der Zeit. Sie kennt kein Ende, sondern bleibt. Während Nietzsche die Wiederkehr des Gleichen als Ausdruck des Nihilismus, bei Nietzsche Ausdruck des Nihilismus ist, ist sie bei Agamben mit messianischer Fülle aufgeladen, aber die vermeintliche Fülle bleibt strikt antisubstantialistisch gedacht, inhaltlich leer und so nihilistisch. Agambens Messianismus kennt weder die Negation von Herrschaft noch inhaltliche Bestimmungen. Der messianische Mensch wird zum Wesen der Nicht-Nicht-Identität, der sich ethnischen, politischen und religiösen Identitäten entzieht. Er soll in der Lehre der Nicht-Nicht-Identität ausharren. Agambens Nicht-Nicht-Identität läuft letztlich darauf hinaus, dass die leere Form in Gestalt von Nicht-Nicht-Identität jeden Inhalt verdrängt. Dies entspricht der anti-essentialistischen postmodernen Ideologie, zu deren Essentials es nach Robert Kurz gehört, Zitat, dass das referenzielle Verhältnis von Darstellung und Gegenstand, von Modus und Inhalt, von Zeichen und Bezeichnetem gelöscht wird. Zitat Ende. Die leere Form ist das, woraufhin der prozessierende Widerspruch der Kapitalverwertung tendiert, nämlich nach Robert Kurz die illusionäre Trennung dieses Prozesses von der Materie. Aus dieser Leere kann nichts Rettendes erwachsen, sondern droht das Nichts als Vernichtung. Die inhaltliche Leere und die Gleichgültigkeit gegenüber der Vernichtung des Lebens drängen sich offensichtlich umso mehr in den Vordergrund, je dramatischer sich die Krise zuspitzt. Zugleich eröffnet die Unbestimmtheit der Leere die Möglichkeit, mit Identitären wie Familie, Region, Nation oder auch, sei versuchsweise in Anschluss an gestern gesagt, auch mit einem vermeintlich neuen Realismus, neuem Materialismus aufgeladen zu werden. Als Rettungsanker soll ausgerechnet das neu zur Geltung gebracht werden, was durch den Krisenprozess zerstört wird. Die zweite philosophische Bemerkung bezieht sich auf Agambens Nähe zu Heidegger und damit zum Existenzialismus. Bei Agamben wird die ontologisierte Lehre der Nicht-Nicht-Identität zur Grundlage eines neuen Existierens. Die Nähe zu Heideggers existenzialistischem Denken ist nicht zufällig. Ausdrücklich bezieht sich Agamben auf Heideggers Auslegung einer Stelle aus dem Korintherbrief, in der Paulus vom messianischen Leben, wie eben schon gesagt, in der Weise des als ob nicht spricht. Das ist auch eine Referenzstelle bei Heidegger. Agamben, Zitat: Nach Heidegger sind bei Paulus weder das Dogma noch die Theorie grundlegend, sondern die faktische Erfahrung, die Art und Weise, wie die weltlichen Verhältnisse erlebt werden, in Klammern, der Vollzug, die Lebensart. Zitat Ende. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie die weltlichen Verhältnisse sich in der Realität darstellen, sondern darauf, wie sie erlebt werden. Der Bezug auf die Wirklichkeit weltlicher Verhältnisse und auf Inhaltlichkeit werden bereits in Heideggers Paulus-Auslegung durch Ursprünglichkeit ersetzt. Denn, Zitat Heidegger, die Bezüge zur Umwelt bekommen ihren Sinn nicht aus der inhaltlichen Bedeutsamkeit, worauf sie gehen, sondern umgekehrt, aus dem ursprünglichen Vollzug bestimmt sich der Bezug auf den Sinn der gelebten Bedeutsamkeit. Zitat Ende. Und analog formuliert Agamben: Nichts von den weltlichen Verhältnissen und ihrem Inhalt ist die Art, nicht von den weltlichen Verhältnissen und ihrem Inhalt ist die Art christlichen Lebens bestimmt, sondern von der Art und Weise, in der sie erlebt werden. Der Bezug auf weltliche Verhältnisse und messianische Inhalte gehen auf in einer leeren Existenzialisierung. Sie wird nicht begründet, sondern muss entschlossen ergriffen werden. Agambens Existenzialisierung, und genau darin Badiou's Ergreifen des Ereignisses ähnlich, mündet in einen begründungslosen Dezisionismus, der Theorie, deshalb Theoriefeindlichkeit, der Theorie durch Erleben und Begründung durch vernehmenden Gehorsam gegenüber dem existenziell zu ergreifenden Möglichkeiten im Spiel des als ob nicht oder in der Treue zum Ereignis ersetzt. Ich komme zu drei abschließenden Bemerkungen zur Frage nach Philosophie und Religion als Rettungsanker in Krisenzeiten. Erstens ist dann zugleich eine Zusammenfassung im Blick auf Agamben und Badiou. Agamben wie Badiou benutzen einen vom geschichtlichen Kontext und Inhalt bereinigten Paulus als Folie, um ihre philosophischen Konzeptionen illustrierend zu verdeutlichen. Badiou geht es darum, angesichts der postmodernen Krise von Wahrheit und Subjekt sowie bedrohlichen Politiken der Identität einen universalen Begriff der Wahrheit und ein darin begründetes militantes Subjekt zurückzugewinnen. Agamben sucht einen Ausweg aus dem Bann des zur Normalität werdenden Ausnahmezustands in einem anti-essentialistischen Denken der Nicht-Nicht-Identität. Gemeinsam ist ihnen die Ontologisierung einer rettenden Lehre. In einer leeren Pluralität und einem leeren Ereignis bei Badiou, in der Lehre eines rettenden messianischen Rests bei Agamben. Beide Varianten ersetzen Begründung und gesellschaftskritische Reflexion durch Existenzialisierungen und autoritäre Dezisionismen. So sehr sich Badiou und Agamben im Blick auf das Denken von Identität und Nicht-Identität oder Nicht-Nicht-Identität unterscheiden, finden sie in der Vermeidung von Inhaltlichkeit wieder zusammen. Badiou's Lehre der Ontologie und des Ereignisses konvergieren mit Agambens Inhaltslehre der Nicht-Nicht-Identität. Der Lehre entspricht die Reduktion des Denkens auf eine vermeintlich reine Form, auf den dezisionistischen Formalismus der reinen Entscheidung sowie auf den Formalismus des Verfahrens der Teilungen. Darin spiegelt sich die Lehre der gesellschaftlichen Form. Ausgerechnet jene mit einem Potenzial der Weltvernichtung aufgeladene leere Form soll nun als leeres Ereignis und leere messianische Berufung Rettung ex nihilo generieren. Zum Zweiten, Badiou's und Agamben's Rückgriff auf Religion ist eingebettet in Prozesse, in denen in der Krise des Kapitalismus Religion neu zur Geltung kommt. Das gilt sowohl für die Suche nach religiösen Orientierungen in zeitlos gültigen vormodernen Traditionen, als auch in den verschiedenen Varianten esoterischer Wellness- und Erlebnisreligion, in denen neben Glückserfahrungen zugleich Entlastungen angesichts der Zwänge zur Selbstoptimierung gesucht werden. Beide Varianten knüpfen an unmittelbare Setzungen an. Die zeitlose Wahrheit einer religiösen Tradition oder die unmittelbare Evidenz religiös-spiritueller Erfahrung. In beidem ist die Welt, wie sie ist, immer schon vorausgesetzt und das Verhältnis zu ihr durch einen autoritär-dezisionistischen Existenzialismus bestimmt. Wo es objektiv keinen Ausweg aus dem zur Krisereife kommenden prozessierenden Widerspruch des Weltwertabspaltungsverhältnisses ohne dessen Kritik und Negation geben kann und wo angesichts der Verschmelzung mit der Welt, wie sie ist, radikale Kritik tabuisiert ist, wollen Badiou und Agamben über einen dezisionistischen und existenzialistischen Messianismus Wege der Rettung kreieren. Und letztens, Badiou und Agamben blenden genau das aus, was aus der jüdisch-christlichen Tradition unter theologischen Aspekten als emanzipatorisches Potenzial zur Geltung gebracht werden könnte, nämlich die Herrschaftskritik, die mit dem jüdisch-christlichen Gottesgedächtnis oder dem jüdisch-christlichen Gottesgedächtnis inhärent ist. Diese könnte formuliert werden als transzendierender Einspruch gegen eine geschlossene Immanenz der Verhältnisse und sich Ausdruck verschaffen in der religionskritischen Unterscheidung zwischen Israels Gottesgedächtnis, das sich in striktem Gegensatz zu Verhältnissen wie in Ägypten, Babylon, im Hellenismus und in Rom ausformulierte, und Götzen, in Anführungszeichen, einer fetischisierenden Überhöhung und Rechtfertigung von Herrschaft. Dabei steht eine gesellschaftskritische Theologie vor der Herausforderung, dem barbarischen Versuch einer religiösen Formulierung der weltgeschichtlichen Krisenverhältnisse, und das bezieht sich, sowohl auf den, was man unter dem Begriff religiösen Fundamentalismus verhandelt, aber auch auf die Wellen, abgekürzt formuliert, esoterische Wellness-Religion, die nicht weniger fundamentalistisch ist. Sie sind beide Fundamentalismen, weil sie Theorie- und begründungsfeindlich sind und auf unmittelbare Evidenz setzen. Also genau diesen religiösen Formulierungen der weltgesellschaftlichen Krisenverhältnisse zu widersprechen und ihre Unterscheidung zwischen Gott und Götzen in die Kritik der irdischen Realmetaphysik, das heißt die Kritik der fetischisierten Konstitution von Gesellschaft, so wie es Robert Kurz formuliert hat, einzubringen. Der Einspruch gegen solch geschlossene Immanenz wäre zu formulieren gegen die geschlossene Immanenz geschichtlicher Herrschaftsverhältnisse sowie theologisch gesehen auch gegen eine geschlossene Immanenz der Geschichte als Ganzer, in der über die Rettung vergangener Leiden bereits entschieden wäre. Er wäre zu artikulieren als Vermissen einer Befreiung, die sich durch keine religiöse Medizin beruhigen lässt, auch dann nicht, wenn sie in Gestalt von Philosophien geschlossener Immanenz fromm verabreicht wird oder vermeintlich fromm verabreicht wird. Vielen Dank.